Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Es bedurfte nur zwei Romane des Neopolar-Autors Jean-Patrick Manchette, um dem Pariser Ex-Flic Eugène Tarpon den Titel erfolglosester Privatdetektiv aller Zeiten anzutragen. Durch welche Qualitäten sich Eugène die zweifelhafte Ehre verdient hat, zeigt sein stellenweise nicht sehr appetitlicher Fall von 1973. Der Montag war besonders deprimierend. Um 9 Uhr stand ich auf, verließ meine Zwei-Zimmer-Küche-Diele-Wohnung, stattete dem Gemeinschaftsklo auf dem Treppenabsatz einen Besuch ab und ging dann die 4 Etagen runter an die Ecke Rue Saint-Martin einen Kaffee trinken. Für den Kaffee musste ich meinen letzten 100er anbrechen. Danach stieg ich wieder zu mir hoch. Wie lange war ich eigentlich schon hier? Keine 3 Monate. Meine gesamten Ersparnisse waren draufgegangen. Ich stand vor meiner Tür und betrachtete die angepinnte Visitenkarte. E. Tarpon. Ermittlungen. Die Ecken verbogen sich langsam aber sicher und vergilbten. Volles Leichenhaus. Von Jean-Patrick Manchette. Aus dem Französischen von Stefan Linster und Christina Mansfeld. Bearbeitung und Regie Annette Berger. Ich komm heim. Ich verstehe nicht, Eugène. Sprich bitte lauter. Ich komme ins Dorf zurück. Ach, du kommst heim? Ach, machst du Urlaub? Nein, Mama, ich komme richtig zurück. Weißt du, Eugène, ich verstehe dich sehr schlecht. Ja, Mama, ich erzähl dir alles morgen, wenn ich da bin. Ja. Also, bis morgen. Am Abend war ich besoffen und hatte das Gefühl, dass man mir den Kopf durch eine Buhlkugel ersetzt hatte. Meine Sachen waren gepackt und ein Brief an den Hauseigentümer geschrieben. Er könne über die Wohnung verfügen und den Schlüssel bei Stanislavski, dem Schneider über mir, abholen. Ich überlegte, ob es noch jemanden gab, den ich von meiner Abreise in Kenntnis setzen könnte. Ich wusste genau, es gab niemanden, deshalb machte ich mir einen 6. Ricard pur. Gar nicht so übel. Weit weniger übel als ein Pflasterstein mitten in die Fresse. Ich hätte gern einen Fernseher gehabt, um mich wie jedermann zudröhnen zu lassen, bis ich völlig weggetreten wäre. Aber was, wenn ich dann mit meiner eigenen Visage konfrontiert worden wäre? Aber alte Nachrichten werden ja wohl nicht wiederholt, oder? Aber bevor das geschah, wurden Sie doch selbst verletzt. Ja, das stimmt. Ein Pflasterstein? Ich glaube, ja. Und da haben Sie die Beherrschung verloren. Mitternacht weckten mich Klingelsalben. Im Türrahmen stand ein sichtlich aufgeregtes junges Mädchen. Sehr hübsch, ausgesprochen gut gekleidet. So ungefähr der hübscheste Käfer, den ich je gesehen hatte. Monsieur Tarpon, erkennen Sie mich? Nein. Vor knapp einem Jahr. Da war ich gar nicht in Paris. Ich weiß, Sie waren Gendarme in der Bretagne. Ich war auf dem Set, als man Sie interviewt hat. Später hat Hervé... Erinnern Sie sich an Hervé Chabut, den Regisseur? Hervé hat mir später erzählt, dass Sie die Uniform an den Nagel gehängt haben und Privatdetektiv geworden sind. Und was kann ich... Griselda wurde die Kehle durchgeschnitten. Es ist furchtbar. Setzen Sie sich. Ich hole Ihnen was Alkoholisches. Das war leichter gesagt als getan. Ich durchwühlte den Wandschrank in der Küche und stöberte schließlich noch eine kleine, halbvolle Flasche Kirschwasserverschnitt auf. Nun, Griselda wurde also die Kehle durchgeschnitten. Ich kam mir vor wie in einem amerikanischen Film. Wer ist Griselda? Die Freundin, mit der ich mir die Wohnung teile. Ich bin reingekommen und habe sie gefunden. Das sah widerlich aus, das Blut. Ja, ersparen Sie mir die Einzelheiten. Haben Sie die Flicks gerufen? Ich bin sofort zu Ihnen gekommen. Rufen Sie die Flicks an. Das kann ich nicht. Aber sicher können Sie. Und Sie werden das auch tun. Wie heißen Sie? Ah, jetzt kommt wohl wieder der Bulle durch, ja? Ach, hören Sie, meine Kleine. Falls es einen Mord oder Selbstmord oder ich weiß nicht was gegeben hat, muss man die Polizei anrufen und Schluss. Da rennt man nicht zu einem Privatdetektiv, nicht im wirklichen Leben. Denn im wirklichen Leben befasst sich ein Privatdetektiv mit Scheidungen, Geschäftsüberwachungen und, wenn er besser dasteht als ich, mit Wirtschaftsspionage, nicht mit Gewaltverbrechen. Also Sie rufen jetzt die Flicks. Die werden mich einlochen. Ich bin der ideale Täter. Meine Fingerabdrücke sind überall, selbst das Messer gehört mir. Und ich habe sogar ein Motiv. Ich fasste sie am Arm und zog sie zum Schreibtisch. Hör auf, du mieser Pulle, blöder Arsch. Das ist nicht alles. Wir haben noch Stoff in der Bude und Bomben im Keller. Und geraubte Juwelen im Kühlschrank, Falschgeld unterm Dach und im Koffer die Leiche eines Chinesen mit einem Mikrofilm zu nutzen. Sie seufzte und ich spürte, dass sie nachgab. Sie ging vor mir her, allem Anschein nach, um zum Telefon zu greifen. Doch überraschenderweise hängte sie sich mir an den Hals. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, dass es zu einem langen, erotischen Kuss käme. Aber nein, ich bekam ihren Fuß in meine edlen Teile und verlor die Bodenhaftung. Sie hatte in der Tat zum Telefon gelangt, das durchtriebene Luder, doch nur um den Hörer als Hammer zu benutzen. Mein Bezug zu Raum und Zeit kam mir schlagartig abhanden. Ebenso schlagartig war alles wieder da, als ich die Augen öffnete und die Zimmerdecke über mir sah. Meine Armbanduhr zeigte 3.30 Uhr. Mein Kopf schmerzte und im Vorzimmer brannte Licht. Auf dem Tisch lag eine Nachricht. Es tut mir leid, dass ich sie geschlagen habe. Aber ich konnte die Flicks wirklich nicht anrufen. Alles, was ich ihnen erzählt habe, stimmt. Pech, dass sie mir nicht helfen können. MC. Ich stöberte in meinem gepackten Koffer nach dem Adressbuch, fand die Nummer des Regisseurs Hervé Chapuis und rief ihn an. Sagen Sie mal, mit der Demokratie ist es bei uns wohl vorbei, wenn Ex-Bullen sich herausnehmen können, um 4 Uhr morgens anständige Künstler aus dem Schlaf zu reißen. Ich habe nie gesagt, dass wir in einer Demokratie leben. Pluspunkt für Sie. Und was für ein Problem haben Sie nun? Wir setzten unser launiges Geplänkel noch eine Weile fort und am Ende hatte ich, was ich wollte. Einen mehr als dämlichen Namen, Memphis Charles, und eine Adresse im 14. Arrondissement. Erleuchtetes Erdgeschoss, mehrere Autos in der Einfahrt. Es herrschte die eifrige Betriebsamkeit, die man von polizeilichen Ermittlungen kennt. Ein Flieg nahm mir rüde meine Brieftasche ab und führte mich zum Chef. Im Wohnzimmer auf dem Sofa die Leiche des Mädchens. Blond und üppig in einem schwarzen kurzen Hemdchen. Ihr Slip war zerrissen, der Hals eine unsäglich klaffende Wunde. Der Mörder hatte im Bereich von Drosselvene und Schlagader und dem ganzen Kram herumgewütet. Es sah grauenhaft aus. Blutströme waren in alle Richtungen geflossen, einer zum Bauchnabel. Mich überkam kein Brechreiz, nur eine unendlich große Traurigkeit. Ich bin Kommissar Coquelet. Das ist Sergeant Coccioli. Und Sie sind Eugène Tarpon, Privatermittler, ehemaliges Mitglied der Gendarmerie Nationale. Gamelin hat ihn am Eingang überprüft. Er ist im Taxi gekommen, hat sich auf der anderen Seite absetzen lassen. Er behauptet, dass er spazieren gegangen sei. Das behaupte ich nicht mehr. Setzen Sie sich, Tarpon. Und erzählen Sie mal, was Sie hierher geführt hat. Ich wollte eine Bekannte besuchen, Memphis Charles. Woher kennen Sie sie? Ich bin letztes Jahr vom Fernsehen interviewt worden. Eine Sendung über die Gendarmerie. Madame Charles war auf dem Set. Wir haben es gut verstanden. So gut, dass Sie ihr nachts einen Besuch abstatten. Eugène Tarpon. Ich habe mich gefragt, wo ich Sie schon mal gesehen habe. Na klar, im Fernsehen. Sie haben jemand getötet, nicht wahr? Im Dienst. Einen Bauern auf einer Demo. In Saint-Brieuc, oder? Das war heute mein Glückstag und er nahm einfach kein Ende. Ja? Wir haben ein Messer gefunden in den Rabatten neben dem Eingang. Wird wohl die Tatwaffe sein. Ist völlig blutverschmiert. Gut. Kümmern Sie sich um die Fingerabdrücke. Und noch was, Chef. Wenn Sie ja fertig sind, sollten Sie mal einen Blick in den Keller werfen. Da liegen 6 Mollys auf dem Regal. Na, großartig. Wissen Sie vielleicht, ob Ihre Freundin Drogen nahm? Ich spürte, wie mir der Schweiß ausbrach. Scheiße, wo war ich da bloß reingeraten? Sehen Sie, Kommissar, ich kannte diese Memphis Charles nicht besonders gut. Das Beste wird sein, Sie bringen mich jetzt auf Ihre Dienststelle und nehmen dort meine Aussage ordnungsgemäß auf. Das hat Zeit bis morgen. Sie sehen müde aus. Gehen Sie nach Hause. Schlafen Sie sich aus und morgen werde ich Sie dann vorladen. Draußen wurde es Tag. Ich setzte mich in Richtung Alisia ab. Hinter mir startete ein Auto und folgte im Schritttempo. Der Motor war total runter. Nicht gerade diskret, wenn das die Beschattung war, die sie mir angehängt hatten. Kurz vor der Metrostation überholte der Wagen mich und hielt auf dem Gehsteig. Die Beifahrertür öffnete sich ein Spalt, ich riss sie auf. Am Lenkrad saß ein alter Typ, fast so abgewrackt wie sein alter Armut. Was wollen Sie? Presse. Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Zeigen Sie mir einen Presseausweis. Er ist abgelaufen, Monsieur Jean-Baptiste Aiman. Ich bin in Rente. Und was machen Sie dann hier? Kommen Sie rein und machen Sie die Tür zu. Es ist kalt. Ich weiß nicht, warum ich diesem Witzbold traute. Er fuhr wie ein Irrer, hängte einen grauen 404 ab, lebte wahrscheinlich einer von Coquelets Leuten und hielt in Clamart vor einem kleinen Betonhäuschen, sein Domizil. Er kochte schlechten Kaffee. Ihre Visage habe ich doch schon mal gesehen. Heute ist wirklich mein Glückstag. Alle erinnern sich an mich. Eugène Tarpon. Saint-Brieuc, nicht? Ja. Und was machen Sie jetzt so? Private Ermittlungen. Was machen eigentlich Sie? Dasselbe könnte man sagen. Ich langweile mich zu Tode. Also klappere ich die Krankenhäuser und Kommissariate ab. Besonders nachts. Ich schlafe schlecht, wissen Sie. Dann fahre ich immer ein bisschen rum. Könnte ich auch mal auf eine Exklusivstory stoßen. Heute Nacht war ich zufällig auf dem Kommissariat im 14. und habe versucht, diesen Idioten Poker beizubringen, als jemand gegen Mitternacht anrief. Eine Frau, die melden wollte, dass sich im Erdgeschoss einer Wohnanlage zwei Mädchen die Fresse polierten. Und wie hat es Sie dahin verschlagen? Ich erzählte ihm alles, von A bis Z. Wie hieß Ihr Schützling? Memphis Charles? Er zog sich in ein Nebenzimmer zurück und tauchte 4 Tassen Kaffee später wieder auf. Ich hatte mittlerweile Sodbrennen. Aber eigentlich hieß sie Louise Sergent, kam aus einem Kaff in Seine-Maritime und war Schauspielerin. Spielte in Streifen wie Verbotene Zärtlichkeiten, Die Lust der Tataren und Wie heilt man einen Homosexuellen? Memphis Charles heißt in Wirklichkeit Charlotte Schulz und ist auch Schauspielerin und Stuntfrau. Sauberer als die anderen, nur kleine Rollen in Underground-Filmen. So, und jetzt fahre ich Sie nach Hause. Sie sehen ja furchtbar aus. Mann, oh Mann, 3 Uhr nachmittags. Den Zug in mein Heimatkaff hatte ich verpasst. Hallo? Dort ist doch das Büro von Monsieur Tarpon. Monsieur Tarpon, der Detektiv? Das hat man nun von seinen Exzessen. Sind Sie selbst dran? Ja. Er ist am Apparat. Ich muss Sie sehen. Aber wer sind Sie denn, Monsieur? Gérard Sergent. Ich bin der Bruder von Louise. Welche Louise? Gott verdammt, meine Schwester Louise, die von dem Sadisten abgestochen wurde. Louise Sergent, Griselda Zapata. Aha. Ich schlug einen Ton an, der Mitleid rüberbringen sollte. Ja, natürlich, Louise. Und Sie sind Ihr Bruder und Sie wollen mich sehen. Ja, unbedingt. Ich komme gerade aus dem Leichenschauhaus. Ich habe einen Freund von Ihnen dabei. Ein Jude. Reizend, der Knabe. Einmal. Richtig. Die Polizei will mir nichts sagen, aber er hat gesagt, Sie würden das gern machen und wäre nicht zu teuer. Na gut, jetzt war ich also so weit, Bauerndeppen in Trauer auszunehmen. Oder war der Kerl vielleicht ein stinkreicher Schweinehändler? Ich erwarte Sie. Haben Sie meine Adresse? Jo. Sagen wir 3:45. Jo. Mein Beileid. Danke. Ich ging runter, gab ein Telegramm an meine Mutter auf, kaufte Aspirin und eine François. Das Foto von Griselda Zapata war klein auf der ersten Seite abgedruckt. Darauf präsentierte sich die Verstorbene in schwarzen Schaftstiefeln und Shorts samt Angorakatze in den Armen, um ihre Brüste zu bedecken. Starlet getötet, Mörder vielleicht ein Einbrecher. Ein Einbrecher oder gar der apostolische Nuntius oder halt Lee Harvey Oswald, irgend so einer eben. Monsieur Tarpon? Der Kerl war groß und durchtrainiert, trug eine schwarze Sonnenbrille und steckte mir eine Ruger-Automatik Kaliber 22 in die Seite. Neben ihm stand sein Doppelgänger und packte mich unsanft am Arm. Dann schleiften mich die beiden zu einem knallroten Tornado. Ich würde nicht pünktlich zu meiner Verabredung mit Gérard Sergent kommen. Die Wälder von Verrières. Wir verließen die Straße und bogen in eine schlammige Allee. Der Fahrer sprach ausländisch in ein Autotelefon. Alles, was ich verstand, war okay. Wir warten. Nicht lange. Nach 5 Minuten kam ein Mercedes, ein Riesenschlitten, stahlgrau, mit Fernsehantenne am Kofferraum und Vorhängen überall. Wir steigen aus. Was anderes als den Indikativ Präsens beherrschte der nicht. Doch verständlich machen konnte er sich. Wir stiegen aus. Sie steigen in diesen Mercedes. Zwischen den Vordersitzen und dem Fond der Limousine war eine Trennscheibe. Durch die Sprechöffnung eine Automatikpistole auf mich gerichtet. Eine Beretta, wie es aussah. Kleinkalibrig, offenbar wieder eine 22er. Die schien ja unheimlich auf 22er zu stehen, diese komischen Käuze. Der Typ im Fond des Wagens, am liebsten würde ich sagen am anderen Ende des Fonds, denn die Kiste war wirklich geräumig, hielt in seinen Wurstfingern ein schmutziges Taschentuch und betupfte sich damit die Augen, die rot und geschwollen waren. Unablässig quollen dicke Tränen daraus hervor. Vielleicht eine Allergie? Ein Mitfünfziger, eiförmig sein Schädel und der Körper. Höckernase, in den Fettwülsten des Halses versinkendes Kinn. Sein schwarzer Anzug schien seit langem nicht gebügelt worden zu sein. Auf mich machte er einen sehr schlechten Eindruck. Ja, und? Er betrachtete mich eingehend und heulte. Er tat nichts anderes. Ich wartete. Nach 4 oder 5 Minuten oder 2 Stunden oder 2 Jahren beugte er sich vor und zauberte aus einem Fach in der Vorderlehne neben dem Fernseher ein Rasierapparat. Er schnitt sämtliche Grimassen, die man gewöhnlich beim Rasieren macht, und hörte nicht auf, mich anzustarren, und hörte nicht auf zu weinen. Ich hatte wirklich Schiss. Sie gehen zu Fuß. Ich merkte mir das Kennzeichen des Wagens, als sie davon brausten. Dann machte ich mich auf den Heimweg. Es war 5 Uhr nachmittags. Stanislavski, wie geht's Ihnen, Monsieur? Danke, Monsieur Tapon. Sehr gut. So gesagt bestens. Hier oben bei mir sind 2 Herren, die möchten Sie gerne sprechen. Stanislavski ist ein runzliges Männchen. Für einen Schneider enorm schlecht angezogen, aber nett. Und es gibt nicht viele Leute auf der Welt, von denen man das sagen kann. Hin und wieder leiht er mir seltsame Bücher, politisches Zeug. Auf der Bank in seiner Werkstatt sah ich einen Mann und einen dicken jungen Mann sitzen. Eugène Tapon, Gérard Sergent. Der Kerl war etwa so groß wie ich, aber sicher doppelt so breit. Blond, dicker Kopf, runde, wässrig-blaue Augen. Eher ein Kuhhirte als ein Schweinehändler. Er sah seiner Schwester überhaupt nicht ähnlich. Wir haben vor Ihrer Tür gewartet, mein Lieber. Da hörten wir, wie jemand hochkam. Es war diese Missgeburt von Kocholi, also sind wir lieber eine Treppe höher. Monsieur Stanislavski war so freundlich, uns auf einen Tee hereinzubitten. Ich mache Ihnen auch einen, Monsieur Tapon. Sogleich eilte das tapfere Schneiderlein mit einem Glas herbei, das eine fast wasserklare Flüssigkeit enthielt. Dann verschwand er diskret ins Nebenzimmer und Gérard Sergent breitete das Leben seiner Schwester aus. Sie war 3 Jahre älter als ich. Und zuerst war sie nicht so eine Rumtreiberin. Und selbst später, sie blieb rein, wissen Sie? Sicher, es gab alle diese Männer, die hinter ihr her waren, aber sie blieb rein. Welche Männer? Statt einer Antwort kam die rührselige Geschichte der glücklichen Kindheit auf dem Lande. Und Ihr Vater? Er starb, als ich 2 Monate alt war. Er hinterließ uns das Haus und ein Stück Land. Wir waren nicht reich, aber es hat uns an nichts gefehlt, denn wir hatten keine Sorgen und wir waren zusammen. Louise, Mama und ich. Dann kam ein Herr aus der Stadt daher. Ich hätte die Geschichte an seiner Stelle erzählen können. Er nickte und wurde rot. Sie begriff nicht. Sie freute sich, dass er sie ausführte, ihr Sachen kaufte. Und als er ihr dann vorschlug, für ihn zu arbeiten, hat sie sich auch sehr gefreut, in die Stadt zu gehen und so. Ein Mann und ich blickten uns kurz an. Er sah müde und angewidert aus. Aber vielleicht mochte er einfach nur keinen Tee. Sie kam mit ziemlich unanständigen Leuten zusammen. Der Kerl hatte ein Kino. Und da liefen schwedische Filme. Verstehen Sie? Sie traf Leute, die solche Filme machen. Sie fand das nicht schlimm. Aber ich weiß, dass die alle wie Hunde hinter ihr her waren. Die vom Film sind doch fast alles nur dreckige Ausländer. Er stockte, biss sich auf die Lippen und sah Eimann mit betretenem Gesicht an. Entschuldigen Sie. Ich meinte nicht, dass einer, der kein richtiger Franzose ist, auch ein Schwein sein muss. Erzählen Sie weiter. Aber Sie verstehen doch, was ich sagen wollte. Nun beherzigen Sie doch den guten Rat, den Ihnen der verdammte Jude gegeben hat, und fahren Sie einfach fort. Sie fing an, in kleinen Filmen mitzuspielen. Was für Filme? Kleine. Können Sie mir ein paar Titel nennen? Verbotene Zärtlichkeiten. Da hat sie mitgespielt, nicht? Ja, aber sie war... Rein, ich weiß. Sie machte uns Geschenke, Mama und mir. Sie hat uns nie fallen lassen. Wenn sie keine Zeit hatte, selbst was zu kaufen, dann schickte sie Geld. Da sehen Sie mal, was für ein Mädchen das war. Ein gutes Mädchen. Besser, als Sie denken. Gut. Was erwarten Sie von mir? Sergent war bei der Polizei und dort hat man ihn wie den letzten Dreck behandelt. Er hat wichtige Informationen und Namen. Aber er denkt, wenn er sie der Polizei gibt, bringt das nichts, weil die Angelegenheit vertuscht wird. Genau. Die stecken doch alle unter einer Decke. Wer? Die dreckigen Ausländer. Unser junger Freund hier ist nämlich der Ansicht, dass Frankreich in der Hand von Juden und fremdländischen Gesindel ist. Deshalb. Daher habe ich ihm dringend geraten, sich an Sie zu wenden, weil Sie doch ein richtiger Franzose sind. Obendrein ehemaliger Gendarm, der den Dienst quittiert hat, um sich ganz dem Kampf gegen den Abschaum zu widmen. Ich sah ihn mit großen Augen an, aber er war nicht mehr zu bremsen. Ich habe unseren Freund vorbeugend davon in Kenntnis gesetzt, dass Sie teuer sind. Aber ihm ist völlig klar, dass das der Preis für die Unbestechlichkeit ist. Und dann ist es doch wegen meiner Schwester. Ich habe ihm erklärt, dass Sie für ein Pauschalhonorar arbeiten. Bei einer so himmelschreienden Angelegenheit wie dieser hier meinte ich sagen zu können, dass Sie auf 3.500 Franc Vorschuss heruntergehen würden und den Rest dann nach erfolgreichem Abschluss der Ermittlungen erhalten. Zuzüglich Spesen. Eimann blieb noch, als Gérard Sergent gegangen war. Ich hatte einen Scheck über 3.500 Franc in der Tasche und die Telefonnummer eines Hotels im Quartier Latin, unter der ich den Bruder erreichen konnte. Ein Halunke sind Sie schon. Warum? Weil ich Ihnen geholfen habe, eine kleine Drecksau zu schlöpfen? Er ist ja noch ein Kind. Es waren Kinder, die sich unter Petain freiwillig zur Miliz gemeldet haben. So wie er es sagte, begriff ich, dass es da eine Frage gab, die ich ihm im Moment nicht stellen durfte, über ihn und die Miliz oder vielleicht über die Miliz und jemanden aus seiner Familie oder über einen Freund. Ich würde sie ihm später stellen. Oder vielleicht nie. Eins wundert mich. Er scheint gar nicht anzunehmen, dass Memphis Charles es getan hat. Vielleicht weiß er gar nicht, dass es sie gibt. Was haben Sie heute Nachmittag bloß gemacht? Haben Sie keine Zeitung gekauft? Doch. Da stand, dass es die Tat eines Einbrechers gewesen sein könnte. Da hatten Sie aber nicht die letzte Ausgabe. Diesmal war Memphis Charles auf der Titelseite. Ermordete Starlet, Opfer ihrer Freundin. Die Beweislage ist geradezu erdrückend. Die Tatwaffe gehört ihr. Es sind ihre Fingerabdrücke drauf. Im Mülleimer hat man ein Bündel blutverschmierter Kleidungsstücke gefunden, die von ihr sind. Dazu kam noch, dass das Mädchen unauffindbar war. Das Urteil war gesprochen. Und dabei schreiben Sie noch nicht mal was von dem Stoff. Was für ein Stoff? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, um die Flicks rumzuschwirren und bröckchenweise Informationen zusammengetragen. Laut Autopsiebericht hatte die kleine Griselda einen hübschen Cocktail-Intus. Keine harten Drogen, aber all den Dreck, den sie heutzutage den Jungen unterjubeln. Amphetamine und so weiter und so weiter. Die Fingerabdrücke auf dem Messer, das gefällt mir nicht. Tarpon, Sie machen mich krank. Sie brauchen den Flicks nur noch Memphis Charles auf dem Silbertablett zu servieren. Und dieses kleine Arschloch, das schuldet Ihnen weitere 3,5 Mille. Sie hat ihre Freundin gekillt, das ist doch offensichtlich. Zu offensichtlich. Oje, oje, oje. Wir sind hier nicht in Hollywood, verdammt nochmal. Ich ging die Liste mit den Namen durch, die Sergent uns gegeben hatte. Seurat, Ende 30, Regisseur von Verbotene Zärtlichkeiten. Kenne ich nicht. Müsste ich meinen Kumpel bei France Press anrufen. Alexis Horowitz, 40, Regisseur der anderen Filme. Ja, und auch von Orgien des KGB, ein Spionageporno. Muss man gesehen haben, die blanke Sahne. Aber Horowitz ist nicht der Typ, der jemand umbringen würde. Eddie Alfonsino. Ein kleiner Ganove, in 2-3 Sachen verwickelt. Wahrscheinlich auch ein Spitzel. Ein Zuhälter ist er sicherlich. Es würde mich auch nicht wundern, wenn er den Stoff geliefert hätte. Aber er ist kein Killer. Und so fort. Immer die gleiche Leier. Bis ans Ende der Liste. Sehen Sie? Nicht ein wirklich Verdächtiger in dem ganzen Haufen. 3 behalte ich trotzdem mal im Auge. Alfonsino und die beiden Produzenten. Familienväter, sagten sie. Gerade deshalb. Ein Mann bedachte mich mit einem herablassenden, traurigen Blick. Als ich runterging, um mir ein Festessen zu genehmigen, nahm ich ohne Erstaunen zur Kenntnis, dass Cuccioli mich überwachte. Er saß in einem grauen Citroën DS und verschanzte sich hinter einem Comic. Ich war gerade im Begriff, zu ihm rüberzugehen, als ich einen jungen Bärtigen sah, der einen Feuerlöscher auf den Citroën richtete. Das war aber kein Kohlensäureschnee. Ein zweiter Bärtiger, etwa 5 Schritte hinter dem ersten, warf eine Dose unter das Auto. Steigen Sie ein, aber schnell! Jemand stieß mir etwas Hartes in den Rücken. Eine Tür sprang auf. Ich wurde gestoßen. Auf der anderen Straßenseite erlosch das Feuer so schnell, wie es aufgelodert war. Der DS kam wieder zum Vorschein, qualmend mit schwarzen Fenstern. Ich spürte einen Schlag auf den Kopf. Und bevor ich wieder einmal das Bewusstsein verlor, sah ich noch Cuccioli aus dem Auto wanken und Schüsse in die Luft abgeben. Ihr seid total schwachsinnig! Ich lag auf einem Bett. Hände und Füße waren mit Handschellen an den Bettrahmen gefesselt. Mein Kopf schmerzte schlimmer als bei einer Stirnhöhlenvereiterung. Memphis Charles war der einzige Lichtblick in diesem heruntergekommenen Schlafzimmer voller Stockflecken an den verblichenen Tapeten und Kippen auf dem Dielenboden. Ich hab die Schnauze voll von euch Idioten! Du blickst nicht durch, wir wissen, was zu tun ist. Wer ist wir? Memphis Charles, die beiden Bärtigen und ein junger Araber sahen mich verdutzt an. Wir sind Anti-Imperialisten. Ich bin aber kein Imperialist. Seht ihr, dass der total blöd ist? Sollte ich ihr danken? Selbst wenn er nur manipuliert ist, gefährlich ist er trotzdem. Das werde ich gleich, wenn ich nicht was zu essen kriege. Du bekommst was, wenn du redest. Worüber denn, verdammt nochmal? Spiel hier nicht den Blödmann, bei mir zieht das nicht. Ich weiß, was du für einer bist, du Bulle. Alle wissen es. Ich rede nicht von Sombrieux. In diesem Augenblick ging die Tür auf. Hello, folks. Ein Typ stand im Zimmer, in der Hand einer Ruger. Die Waffe hatte ich schon mal gesehen und den guten Mann auch. In einem Toronado im Wald von Verrières. Die Ereignisse überstürzten sich, wie der Dichter sagt. Der Mitspieler von Freund Ruger kam dazu. Er hatte eine Mauser und überzeugte die drei Anti-Imperialisten, ihm zu folgen. Ruger blieb noch eine Weile und schloss uns dann im Zimmer ein. Sie wollten mich sprechen, was? Was? Sie sind eine kleine Linksradikale, hm? Sie bitten mich um Hilfe. Ich lehne ab. Gut. Sie suchen woanders Hilfe. Gut. Bei irgendwelchen Spinner. Gut. Sagen Sie nicht immer gut. Gut. Wenn Sie mir gleich geholfen hätten, dann säßen wir jetzt nicht hier. Wo sind wir hier eigentlich? Im Valois, bei Manier, Wichser. Schöner Schlamassel, das Ganze. Ich möchte noch hinzufügen, dass Ihre Freunde total hirnrissig sind, diese saudumme Kommandoaktion zu starten, um mich hierher zu holen. Die Typen waren die einzigen, die ich kannte, die mehr oder weniger Erfahrung mit dem Untertauchen hatten. Verstehe. Die Molotow-Cocktails in Ihrem Keller gehören denen? Das war nur eine Gefälligkeit. Entwaffnend, wenn ich so sagen darf. Naja, ich musste denen natürlich was erzählen, damit sie mir helfen. Und ich habe denen gesagt, dass man es auf mich abgesehen hatte, statt auf Griselda. Und dann, naja, also, jedenfalls habe ich so gedreht, dass sie für einen Spitzel halten. Warum nicht gleich für einen israelischen Geheimagenten? Oh, daran gedacht haben die. Meine Fresse. Ich hätte mich zu Mama nach Hause verdrücken sollen. Die Typen leben in ihrer Traumwelt. Die waren sicher, dass ich abgeknallt würde, wenn ich zu den Flicks ginge. Die wollten mich schützen, auch gegen meinen Willen. Ich hatte schon nach 2 Stunden satt und wollte mich stellen, aber das hätten die nicht zugelassen, verstehen Sie? Und da dachte ich, ich wollte, dass sie kommen. Zu zweit dachte ich, kämen wir hier raus. Oh, vielen Dank, nett von Ihnen, mich so reinzuhalten. Warum sind denn Ihre Freunde nicht einfach zu mir gekommen? Da drückte sich ein Bulle unten vor Ihrem Haus rum. Die waren gezwungen, ihn auszuschalten. Gezwungen? Jedenfalls haben sie am Ende doch recht behalten. Das ist wie bei der Magie. Man tanzt, damit der Regen kommt. Und früher oder später kommt der Regen. Ich fühlte mich total verloren. Die Typen, die uns gerade überfallen haben, das sind israelische Agenten. Das ist doch ganz offensichtlich. Noch ein Treffen mit dem Heuler? Er schüttelte nur den Kopf und buxierte uns die Treppe hinunter in einen kurzen Flur. An seinem Ende war eine Eingangstür mit Milchglasscheiben. Rechts eine Tür in der Seitenwand. Und Rugers Kumpel mit der Mauser. Der Schrei, wie von einem schlecht geschlachteten Kaninchen, kam aus der Seitentür. Ich überlegte nicht, ich machte sie auf. Das Zimmer war eine Werkstatt. Die beiden Bärtigen waren an Rohre gefesselt und weiß wie Schnee. Der Araber war auf die Werkbank gebunden, eine Hand klemmte in einem Schraubstock. Die Finger waren schwärzlich-rot. Ich griff mir einen Hammer und schlug dem Typen mit der Mauser aufs Handgelenk. Sein Unterarm brach. Die Mauser fiel zu Boden. Im selben Augenblick versuchte Ruger die Waffe auf mich zu richten. Lass das, du Schwein! Der Killer versetzte der Kleinen einen Fausthieb auf den Kopf. Da schlug ich mit meinem Hammer auf ihn ein. Ich packte das Mädchen und zerrte es in die Werkstatt. Im Vorbeigehen versetzte ich dem Mann mit der Mauser, der sich wieder aufrichten wollte, einen Hammerschlag in die Fresse. Und da auch noch die Eingangstür aufging, warf ich den Hammer in die Milchglasscheiben und hob die Mauser auf. Was ist denn passiert? Freund Ruger lag am Ende des Flurs mit dem Kopf oder dem, was davon übrig war, auf der Treppe. Der Typ mit der Mauser sah auch nicht gut aus, aber er atmete noch. Wir widmeten uns der Befreiung der Anti-Imperialisten. Ich würde Ihnen gerne in aller Ruhe erklären, dass die ganze Scheiße hier nichts mit Palästina zu tun hat. Ist schon klar, so wie die gefragt haben. Die wollten wissen, wer wir sind und was wir mit ihnen und Memphis zu tun haben. Und mit Griselda Zapata. So, ihr nehmt jetzt eure Karre und verzieht euch, es eilt, auch wegen deiner Hand. Ich will nichts mehr von euch sehen und hören. Sind wir uns da einig? Draußen vor der Eingangstür lag der dritte Mitspieler auf dem Rücken mit einem tellergroßen schwarzen Fleck auf der Brust, der zusehends größer wurde. Das Deckenlicht spiegelte sich in den offenen Augen des Mannes. Ich hatte schon wieder getötet und wusste abermals nicht, warum. Und wo ist Charlotte Schulz alias Memphis Charles jetzt? Ich habe sie in einem kleinen Hotel in Montparnasse untergebracht. Na, großartig. Die Zeitungen sind voll von der blutigen Entführung des Ex-Gendarmen Tarpon, die der heldenhafte Einsatz des Polizeioffiziers Coccioli nicht verhindern konnte. Apropos, wie geht's ihm? Gut. Bis auf ein paar Prellungen und leichte Verbrennungen. Jedenfalls haben die ihn nicht davon abgehalten, mich 6 Stunden zu verhören. Mit Pausen. Ich habe mich einen Moment lang gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, denen alles zu sagen, was ich weiß. In ihrem eigenen Interesse, Tarpon. Ich will nur hoffen, dass unsere Spielchen wenigstens einer sauberen Sache dienen. Na klar, wir verteidigen die Witwen und Waisen. Zugegeben, Gérard Sergent ist weise väterlicherseits, aber Memphis Charles ist keine Witwe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie verteidigt werden kann. Griselda Zapata wurde nicht vergewaltigt, aber man hat eine Vergewaltigung vorgetäuscht. Sie wurde penetriert, womit weiß man nicht. Aber es war kein Sperma vorhanden. Ja. Das könnte eine Frau getan haben. Griselda hatte der kleinen Charlotte die Rolle in einem anspruchsvollen Film weggeschnappt. Sie war es nicht, ich bin mir sicher. Oh, Tarpon, Sie haben eine Schwäche für die Kleine, was? Ja, und was ist mit der Liste der Namen, die uns der Bruder gegeben hat? Und was ist mit dem Heuler? Keine Ahnung, er passt nicht in das Puzzle. Ich habe in dem Tornado die Wahlwiederholung des Autotelefons betätigt und das Hilton war dran. Und nun meinen Sie, der Heuler sitzt dort. Lassen Sie den Tornado bloß in meinem Garten, der wird sicher schon gesucht. Sie können meinen Wagen nehmen. Bevor ich ins Hilton fuhr, schaute ich noch bei Eddie Alfonsino vorbei, einem der Kerle auf Brüderchens Liste. Er wohnte in einem schönen Sandsteinhaus an der Place Pereira im Dachgeschoss. Die Tür war nicht verschlossen, ich stieß sie auf und sah Monsieur Alfonsino auf dem Teppich liegen. Er musste dort schon eine ganze Weile sein, denn das Blut war geronnen und bräunlich. Auf dem Boden verstreute Papierseiten gehörten anscheinend zu einem Drehbuch. Ich überflog eine oder zwei. Für Kinder war das Werk nicht gedacht. Mit dem Kugelschreiber betätigte ich die Tasten des Telefons. Monsieur Tarpon, wo sind Sie? Hier waren sehr viele Flicks und ich glaube, Sie haben Ihren Freund den Journalisten verhaftet. Und man hat auch mich gefragt, wann ich Sie zuletzt gesehen habe. Wo stecken Sie denn? Hören Sie, Stanislavski, Sie müssen mir einen Gefallen tun. Aber ja, natürlich. Wenn ich mich nicht bis morgen Mittag bei Ihnen gemeldet habe, rufen Sie bitte in der Pension Albert an und verlangen Sie Madame Malone. Das war der Name, unter dem sich Memphis Charles eingeschrieben hatte. Sie sagen dieser Frau, dass ich im Gefängnis sitze und ihr rate, sich der Polizei zu stellen. Sie sind im Gefängnis, Monsieur Tarpon? Nein, aber es könnte noch kommen. Ich werde Ihnen alles erklären in 1 oder 2 Tagen oder vielleicht schon früher. Jetzt ist aber keine Zeit dazu. Entschuldigen Sie bitte. Also sagen Sie ihr, dass ich ihr rate, sich der Polizei zu stellen. Wenn sie aber einen längeren Urlaub antreten will, ich habe kein Wort über sie gesagt. Ist notiert. Dann rief ich im Hilton an und beschrieb den Heuler. Ja, Monsieur Goritzia sei Gast im Hotel. Man verband mich mit einem gewissen Louis Caruso, dem Sekretär von Goritzia. Und ich hatte eine neue Verabredung. Ein schönes Apartment mit Balkon und Blick auf den beleuchteten Eiffelturm. Der Heuler saß in einem Ledersessel vor einem niedrigen Tisch mit einer Flasche Martell, mehreren Gläsern, einem Siphon und einem Kübel Eiswürfel. Er trug eine Hausjacke aus feuerroter Seide, schwarze Hosen und ein frisch gebügeltes, kragenloses weißes Hemd. Seine Augen waren noch immer blutunterlaufen, aber er heulte nicht mehr. Guten Abend, Monsieur Tarpon. Ich nahm in dem Sessel ihm gegenüber Platz und versuchte selbstsicher zu wirken. Er betrachtete mich nachdenklich und schwieg. Hat es wieder so eine Sitzung? Nein. Wer sind Sie überhaupt? Ich nenne mich Marius Goritzia. Ich bin amerikanischer Staatsbürger. Ein mächtiger Geschäftsmann, wenn ich so sagen darf. Von mir aus dürfen Sie. Verschonen Sie mich mit jämmerlichen Scherzen. Ich bin sehr nervös erschüttert. Ich suche jemanden, um ihn zu zerstören. Ich bin bereit, mehrere Personen zu zerstören, wenn das nötig ist. Ich bin nicht amüsiert über Sie. Ihre Existenz bedeutet nichts für mich als eine Last. Verstehen Sie mich? Mir gefiel seine Sprechweise. Wenn Sie den Inhalt meiner Worte irrsinnig finden, dann Weil sie meine Macht nicht kennen. Was ist mit dem Haus in Val d'Oise und ihren toten Handlangern? Die Polizei wird darüber auch nicht amüsiert sein. Er bedachte mich mit einem langen, mitleidigen Blick. Das ist nie passiert. Wo ist Memphis Charles? Warum wollen Sie das wissen? Um sie zu zerstören? Ich kaufe die Informationen von Ihnen. 1 Million Franc. Er dachte nach. Ehrlich, er dachte ernsthaft darüber nach. Das ist zu viel. 50.000. Mehr nicht. Wie lange wäre man mit 50 Mille alle Sorgen los? Ich könnte, selbst wenn ich mir ein Auto genehmigte, 2 Jahre davon leben. Und dabei noch 1 Monat Urlaub machen in einem guten Hotel am Mittelmeer. Und wie lange kann man mit der Erinnerung daran leben, dass man jemanden verkauft hat? Ich will den Mörder des kleinen Mädchens zerstören. Griselda Zapata? Verstehen Sie? Ich will nur Gerechtigkeit schaffen. Ich will nur den Mörder des kleinen Mädchens finden. Die beiden ersten, an die ich gedacht habe, waren Sie und dieser alte Reporter. Aber Eimann war zur Zeit des Mordes bei den Flicks. Und Sie habe ich angeblickt und ich weiß, dass Sie kein Mörder sind. Ein Scheißdreck, wissen Sie. Hat Griselda Zapata Sie erpresst? Er verlor zum ersten Mal die Fassung. Sie sind verrückt! Ein kleines Mädchen. Er fing wieder zu heulen an. Erst jetzt begriff ich, dass es sich nicht um eine Allergie handelte. Was hat er gesagt? Sehr nervös, erschüttert. Ja. Ich sah ihm beim Weinen zu. Ich fühlte mich beschissen. Dieser Marius Goritia war sicherlich ein ganz großer Schweinehund, aber er tat mir leid. Da kam ein bäuerliches Erbe durch. Familiensinn und Trauer konnte ich nachvollziehen. Louis Sergent. Ihre Tochter. Er brauchte noch eine ganze Weile, bis er mir seine Geschichte erzählen konnte. Ich war Hauptmann in der Armee der Vereinigten Staaten zu der Zeit. Diese Madame Sergent war eine Hure. Ihr Mann ein kleiner französischer Bauerntrottel. Die Kinder waren nicht von ihm. Und die Leute lachten. Am Ende hat er sich aufgehängt. Sind Sie auch der Vater von Gérard? Gérard? Ach, der kleine Bruder. Nein. Nein, ich war schon seit einiger Zeit abgerückt. Ich habe nicht die Zeit, mich um mein kleines Mädchen zu kümmern. Man muss mich entschuldigen. Erst dieses Jahr kann ich kommen. Ich hätte gar nicht gedurft, vielleicht. Das ist gefährlich für meine Geschäfte in den Staaten, wenn ich nicht da bin. Aber ich komme, weil ich weiß, dass meine Kleine in schlechter Gesellschaft ist. Kann man so sagen. Ich komme also. Sie weiß nicht, dass ich ihr Daddy bin, verstehen Sie? Ich lasse sie zuerst überwachen, bevor ich sie sehe. Genau an dem Abend, wo die Überwachung beginnt, wird sie getötet. Getötet. Und Sie denken, dass es Memphis Charles war? Wegen der falschen Vergewaltigung. Eine Frau, die nur so tut, damit es aussieht wie von einem Mann, verstehen Sie? In diesem Augenblick kam Caruso herein und flüsterte mit seinem Boss. Sie können jetzt gehen, Monsieur Tarpon. Ich weiß, wo Memphis Charles ist. Sie wurde verhaftet, als sie ihren Wagen holen wollte. Er stand im Halteverbot. Die Flicks mussten nur warten. Wenn sie im Knast ist, können Sie sie nicht mehr zerstören, oder? Er lächelte beinahe. Wenn sie mein kleines Mädchen getötet hat, werde ich sie zerstören. Wo auch immer sie ist. Ich saß mit einem Bier in der Küche, als der erste Tropfen auf den Tisch fiel. Ich dachte zuerst, es wäre Wasser. Das Haus ist sehr alt, Leitungen, Wände, alles undicht. Und ich dachte, in Stanislavskis Wohnung käme was aus einem Rohr und tropfte durch den Holzfußboden. Ich stieg zu ihm hoch. Monsieur Stanislavski? Machen Sie auf! Ich bin's, Tapo! Hallo? Ein Gemetzel. Es hatte sich lange gewehrt, das tapfere Schneiderlein. Die Möbel waren umgestürzt, die Nähmaschine zertrümmert, die Regale verwüstet. Überall lagen Bücher. Er muss sich an die Regale geklammert haben, als er starb. Oh, verdammte Scheiße. Stanislavski und sein Tee. Die Art, wie er mich Monsieur nannte. Stanislavski, der nette Schneider. Er lag zwischen Bett und Wand. Etliche Stiche im Rücken, vielleicht 10 oder 15. Er war vollkommen ausgeblutet. Als ich ihn anfasste, sah ich, dass er über einem Buch zusammengekrümmt lag, das völlig zerrissen und mit Blut getränkt war. Unter Flecken und Spritzern war gerade noch ein ziemlich verworrener Text erkennbar. Verjudung unseres Seelenlebens und Mammonisierung unseres Paarungstriebes verdämpft früher oder später den Nachwuchs. Sünde wider Blut und Rasse ist folgerichtig die Rasse, das heißt die Reinheit des Blutes. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff. Stanislavski hatte mir noch ein paar letzte Worte sagen wollen, mich warnen wollen. Ich öffnete die Wohnungstür und plötzlich überkam mich eine unendliche Schwäche. Ich schwankte zurück ins Zimmer und atmete tief durch. Durch die offene Tür hörte ich Schritte die Treppe heraufkommen. Ich stürzte in meine Wohnung und griff mir die Browning. Mein Besucher keuchte, als er den vierten Stock erreichte. Seine runden blauen Augen musterten mich hasserfüllt. Bleiben Sie still, Sergeant. Ich bin ein guter Schütze und zurzeit wirklich in Übung. Du verdammte Sau! Du Verräter des Judenfreunds! Ich hatte seine Schnelligkeit unterschätzt. Leichtfüßig nahm er die letzten Stufen. Ich sah Stahl in seiner Rechten aufblitzen. Dann spürte ich das Messer in meinen Rippen. Ist vor allem krank. Und Rauchen ist dir verboten. Die können mich mal. Stellen Sie sich seine Kindheit vor. Die Mutter eine Hure. Auf dem Land, in einem kleinen Kaff. Ein Kerl nach dem anderen. Handelsvertreter, Viehzüchter, stellvertretende Bürgermeister, Soldaten. Der Vater hängt sich auf. Nicht ohne sich vorher immer schon mit billigem Roten und Calvados zugeschüttet zu haben. Die Freuden des Landlebens. Und Schwester Louise legt genau in dem Moment mit ihren Ausschweifungen los, als Gérard in die Pubertät kommt. Das rechtfertigt natürlich jede Menge Morde und den Versuch, auch sie abzustechen. Stellen Sie sich die beiden vor, im selben Zimmer. Louise kommt im Morgengrauen heim, Gérard sieht ihr heimlich beim Ausziehen zu. An ihr haftet noch der Geruch eines anderen Mannes. Ach, hören Sie doch bloß auf mit Ihren literarischen Spinnereien. Jeder besitzt sie, nur er nicht. Ebenso wie jeder außer ihm mit der Mutter geschlafen hat. Und so geht das jahrelang. Sie haut ab. Gérard besucht sie von Zeit zu Zeit. Er weiß, dass sie im Schmutz lebt. Sie lässt sich von Juden und Ausländern bumsen. Wann hat sich das mit den Juden und dreckigen Ausländern zur Zwangsvorstellung entwickelt? Anlässe dafür findet jeder. Und dann kommt er Montagabend zu ihr und tut, was er jahrelang tun wollte. Er stürzt sich auf sie. Sie wehrt sich. Ihm gelingt nicht, sie zu besitzen, weil er als Mann versagt. Er tötet sie. So einfach ist das. So einfach. Dann ruft er bei der Polizei an, ahmt eine Frauenstimme nach und sagt, dass sich zwei Mädchen im Erdgeschoss der Wohnanlage prügeln. Und am nächsten Morgen taucht er da wieder auf. Tut so, als ob er gerade von dem Mord erfährt. Im Leichenschauhaus schnapp ich ihn mir, um ihn den Kerl zuzuführen. Ich weiß gar nicht, warum er darauf eingegangen ist. Vielleicht macht es ihm Spaß, mit dem Feuer zu spielen. Mit dem Tod? Mit der Strafe? Ach, hören Sie auf, überall Freud reinzubringen. Genauso gut denkbar wäre, dass Sergeant immer über den Stand der Ermittlungen unterrichtet sein wollte. Oder was weiß ich, das Böse ist nie eindeutig. Also, in den nächsten Tagen fordere ich eine psychoanalytische Erklärung für die anderen Morde. Schonen Sie sich für heute und lassen Sie sich hier verwöhnen. Bis dann. Ich werde Sie jeden Abend besuchen. Und das tat er auch. Was haben Sie gegen meinen Kaffee? Sie werden anspruchsvoll, Tapon. Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus erhielt ich einen Scheck über 30.000 Franc von einem gewissen Terracini. Wie wär's denn jetzt mit einer Partie Poker? Man braucht seinen Grips nicht allzu sehr anzustrengen, um Marius Gorizia dahinter zu vermuten. Sie sind nicht nur Freudianer, sondern auch Romantiker. Nachdem meine Krankenhausrechnung beglichen war, hatte ich noch 10 Mille auf der hohen Kante. Bis dann, Tapon. Vielleicht gehen wir mal trinken. Memphis Charles ließ sich einmal blicken und verkündete, dass sie einen Toningenieur heiraten würde. Ich gratulierte ihr. Ich sah sie nie wieder. Eugene, geht es dir wirklich besser? Mach dir keine Sorgen, Mama. Es ist alles bestens. Die alte Madame Grisou, die möchte dich sehen. Du bist ja jetzt berühmt, was? Wann kommst du heim? Nein, ich komme nur auf Besuch. Vielleicht nächste Woche mit einem Freund. Er hat einen fabelhaften Wagen. Ich verstehe dich wirklich sehr schlecht, Eugen. Sprich lauter. Nächste Woche mit einem Freund. Was denn? Will er auch hier leben? Jawohl denn? Nein, Mama. Zu Besuch mit einem Freund im Auto. Ach, du kommst nicht mit dem Zug. Na gut. Aber du musst wirklich nicht so brüllen. Das war dann eigentlich schon alles. Nein, eins hätte ich fast vergessen. Ich weiß nicht, ob Goritzia die Sache eingefädelt hat oder ob es das schlechte Gewissen oder der Wahnsinn war. Gérard Sergent hat sich jedenfalls während der Untersuchungshaft mit einem Nagel umgebracht. Volles Leichenhaus von Jean-Patrick Manchette. Aus dem Französischen von Stefan Linster und Christina Mansfeld. Mit Dominique Horwitz als Tarpon, Nele Rosetz als Memphis, Stefan Wicker als Ayman, Lars Gärtner als Gérard, Rainer Hohmann als Stanislavski und Horst Mendroch als Goritzia. In weiteren Rollen Elisabeth Scherer, Markus Alexander Becker, Tom Jacobs, Christian Schramm, Peter Harting, Ingo Heise, Jochen Kolenda und Alexander Wipprecht. Technische Realisation: Ilse Siewecke und Kerstin Grimm. Musikberatung und Regieassistenz: Thomas Wolferts. Bearbeitung und Regie: Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002.